Die Wasserknappheit in Namibia ist nicht erst seit heute ein Thema, doch die Auswirkungen der Wasserverschwendung werden immer gravierender. Auf einer Konferenz der Hans-Seidel-Stiftung und der Economic Association Namibia haben Vertreter von NamWater und dem Water Resources Management heute erneut Alarm geschlagen. Windhoek stehe demnach bereits jetzt am Limit. Schon seit 2013 werden die Langzeitwasserressourcen angezapft. At some time about 2012, 2013, we exceeded the long-term sustainable capacity of our resources. In 2013, already NamWater sold more water than the long-term capacity of these resources. If you factor in the losses, we over-abstracted by in the order of about 5 million cubic meters per annum. So since 2013, we've been in a deficit situation in terms of our long-term sustainable resource capacity. Sagte heute Morgen Hugh Bruce, Ingenieur bei Land Consulting Engineers. Die Firma wurde damit beauftragt, die Auswirkungen der Wasserknappheit auf Namibia bis 2050 zu errechnen, neue Quellen zu finden und Strategien für die Zukunft aufzustellen. Bruce warnte davor, dass Namibia nach ihren Untersuchungen nur noch bis 2023 Wasser aus dem eigenen Land beziehen kann. Weitere Quellen konnten für Zentralnamibia nicht aufgetan werden. So essentially in the interior of Namibia, between Mariental in the south and the karst area in the north, we don't find any resources with sufficient capacity to supply our long-term water demands. That implies that we need to bring in water from outside of the interior of Namibia, and that entails either the Okavango River or desalinated water brought up from the coast. Allein um die mittelfristige Versorgung sicherzustellen, müsste Namibia 1,5 Milliarden Namibia-Dollar aufbringen. Alle präsentierten Lösungen haben dabei dennoch eine mindestens 30-prozentige Chance, fehlzuschlagen, den benötigten Verbrauch also nicht zu decken. Der größte Wasserverbraucher ist, auch aufgrund des Industrieschwerpunkts, Windhoek. Um die Versorgung zu decken, werden die Dämme rund um die Hauptstadt aus weit im Norden liegenden Quellen, Minen und Bohrungen gefüllt. Trotzdem sind die Dämme insgesamt nur noch zu einem Fünftel gefüllt, wie André Mostert von NamWater erklärte. If we look at our volumes in the dams, Omatoku Dam is empty. We've transferred all the water over to Vombach Dam already. Vombach Dam is on 32.5% and Swakopmund Dam on 25%. So that gives us a total volume in the dams combined of only 20.5%, of which only 18.3% is usable. And the reason why I say that is that you cannot abstract all the water from your dam. There will always be what we call dead storage, a bit that will remain in the dam behind. Nicht nur die Industrie und das Baugewerbe sind große Wasserverbraucher, auch die Bevölkerung gehe mit dem immer knapper werdenden Wasser noch zu verschwenderisch um, sagte Willem Venter, Leiter des Planning and Water Resources Management auf der heutigen Konferenz. We are currently misusing the natural resource of water that is available to us. And in many places it is not because there is not enough. It is because we are wasting what is available to us. Now, if I can share with you that there are towns which are struggling to survive in Namibia, whose night flow is between 30 and 40% of their maximum demand at night, it means that when the town must be sleeping between 12 o'clock at night and 4 o'clock in the morning, 40% of their demand is running through town with anybody touching that water to add any value. Und deshalb ist die Bevölkerung gefragt, besonders in Windhoek. Das Problem sei nach wie vor, dass es noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen sei, dass Windhoek kurz vor dem Ende der Wasserversorgung stehe. So die Quintessenz der heutigen Vorträge. Und wie drastisch die Lage wirklich ist, verdeutlichte NamWater-Vertreter André Mostert. And if we continue with this, we're not saving any water, 0% savings, then our run dry date on Vombach Dam is 4 September 2016. That's less than a year from now. Now we're asking you to save 15%, or we're going to impose that you can save 75%. Your choice. As simple as that. That's a decision you've got to take when you walk out of here, and that's the message that's going to go out of here when you walk away. Either start saving 15%, or in a year's time you'll save 75%. You will open your tap and no water will come out of it. That's the bottom line. Es reicht also nicht mehr, auch noch auf gute Regenmonate zu hoffen, zumal die Prognosen für die nächste Regenzeit düster sind. Und selbst viel Regen könnte die mittel- und langfristige Versorgung Namibias nicht mehr gewährleisten, wie die heute vorgestellten Studien zeigen. Das heißt, wir müssen alle mindestens 15% Wasser sparen oder in Windhoek bleiben die Wasserhähne ab dem nächsten August trocken.